Bow, bow, bow, bow, bow, bow. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Belt, importiert aus Italy. Meine Boys hat Tekenstoff, doch wir sind nicht Mr. T. Burberry, Armani, Kleider und der Schein von Bell-Stuff. Du bist kein cooler Player, weil du nicht das Geld hast. Hustensaft, Jüngling, ich zieh die Glock im Drogenrausch. Ich bin higher als auf einem Hausdach obendrauf. Und ich kauf mir wieder eine neue Goldkette. Ich kann mir das leisten, weil ich den Erfolg kette. Zigaretten reingetunkt in den PCP-Dip. Ich bin fly, weil ich schon wieder auf dem LSD-Trip. Das ist okay, Kid. Und ich meine nicht die Band. Merchandise von diesen Boys ist 2015 Trend. Auf dem Fendi-Hemd ist ein Fendi-Monogramm. Deine Bitch kommt zu uns und hat keine Hosen an. Das liegt daran, dass ich so mega good look. Ich trage Fendi-Gürtel und jetzt kommt die Good Hook. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Medikamenten, Manfred, Nigga, ich turn up im Building jetzt. Habe Cash, habe Swag, sieh wie mein Dick in dem Rachen steckt. Von ner nicen Bitch, das ist nichts für mich. Du willst Beef? Ja, dann hau ich dir mein Fendi-Belt in dein Gesicht. Ich kill deinen Dad, Bitch, dann hast du keine Eltern mehr. Dextro mit auf Fahren, Kid, drinnen meinem Belvedere. Bin ich mal zu spät, nehm ich mein Lamborghini Sportcoupé. Und du dummer Spaß, kommst in deinem blauen Punto vor zu spät. Medikamenten, Manfred, merkt euch diese Namen now. Seitdem ich Fame bin, hab ich mega viele Damen, wow. Bitches geben Arsch, Sex macht Spaß, auf Crystal Meth. Sei sicher, dass wenn du mich hatest, mach die Pisse brettetet. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi, Fendi, Fendi-Gürtel.